Okay, was soll ich kontern, wenn ich kaum etwas verstanden hab? Nigga, ey, du hörst dich an, als hättest du nen Schwanz am Darm. Ich bin wie ne Klassenfahrt, ne Klasse für sich, ey, ich hasse dich, Bitch. Jetzt wird die Waffe gezückt und dann boom, boom. Ich schieß dir voll mit der Shotgun in den Kopf. Du bist ne Witzfigur wie Oliver Pocher, Mutterficker. Du redest irgendwas von Bushido, doch nachdem ich dich verprügel, trägst du Maske wie Sido. Ich bin nicht dein Gegner, ich bin dein Grabredner. Nach dem Battle bist du nur am Keuchen, so wie Darth Vader. Und einen Tag später hängst du am Kebab-Spiel. Deine Schwester sagt zu mir, Kollege, du bist mega süß, du bist nicht mein Stiefvater, ich nicht dein Schwiegersohn und das erkennt man sofort, denn du Bitch siehst aus wie Dieter Bohlen und nicht wie Brad Pitt, der deutsche Brad Pitt, ich geb dir Faust ins Gesicht, du bist der deutsche Fatlip, du verarschst mich nach Strich und Faden, das würde ich nicht so sagen, ich würde eher sagen, du kriegst Schwanz ins Gesicht zum Blasen und wegen deinem Doppelkinn kriegst du Doppelpint, ich war letzte Nacht bei deiner Mama in der Fotze drin, ich werfe dir einen Knochen hin, du bist mein Hausköter, ich greife zur Magnum und betätige den Aus. Du hast recht, ich verkauf an Straßenkinder Kleber, aber sorry, deine Kohle reicht gerade mal für Tesa. Okay, es ist kurz vor 4 Uhr morgens, Samstagmorgen. Ich musste ein bisschen leise sein, damit die Nachbarn keinen Stress machen. Aber ich versteh mich immer noch besser als dich, denk ich mal. Mit deinem behinderten Gestammel, Alter. Tu mir einfach einen Gefallen, verpeil einfach die Frist nach meiner Hinrunde 2. Oder mach wenigstens schnelle Runden, aber... Ey, lass uns das Battle schnell hinter uns bringen. Ich hab echt keinen Bock auf so einen Scheißgegner. Du bist einfach nur schlecht.